Ich bin der Dr. Eisenbart, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Kurier die Leut nach meiner Art, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Kann machen, dass die Blinden gehen, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Und dass die Lahmen wiedersehen, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Des Küsters Sohn in Dudeldum, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Dem gab ich 10 Pfund Opium, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Drauf schlief er Jahre, Tag und Nacht, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Und ist bis jetzt nicht aufgewacht, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Zu Prag, da nahm ich einen Weib, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. 10 Fudersteine aus dem Leib, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Der letzte war ihr Leichenstein, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Sie wird wohl jetzt kuriert sein, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Mein allergrößtes Meisterstück, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Das macht ich einst in Osnabrück, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Potagisch war ein alter Knab, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Ich schnitt ihm beide Beine ab, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Juhairasa. Latoria, Latoria, Zwilli, Willi, Wink, Bum, Bum.